Die koreanische Verwaltung für den Schutz des nationalen Erbes registrierte in diesem Jahr 7 historische Ruinen. Das sind die Salinenruine im Arbeiterviertel Won-up-Kreis Onchon, Stadt Nampo, und 6 Dolmen, darunter der Dolmen Wondong in der Kreisstadt Yunsan und der Dolmen Daechon im Kreis Rinsan, Bezirk Nordfanghe. Die Salinenruine ist mit einem kreisförmigen Damm aus Stein und Lehmgemisch umgeben. Es hat sich herausgestellt, dass die Anlage gegen 1. und 2. Jahrhundert von den Einwohnern eines untergegangenen Kleinstaates von Altkorea zur Salzgewinnung aus dem Meereswasser gebaut wurde. Die 6 Dolmen sind von dem Tief Odok, bei dem auf der Erde die großen Steinplatten senkrecht aufgestellt und darauf eine Deckenplatt gelegt wurden. Bei Ausgrabung sollen sie ohne schwere Beschädigung ihren originellen Zustand erhalten haben, wodurch sie von großer Bedeutung sind.